Andi, du hast mit Impulse aufgehört letztes Jahr. Sag doch einfach, wo du jetzt bist und was du machst. Ich bin jetzt bei der DTS in Hurloch. Hurlach. Also, das ist eine Jüngerschaftsschule von JMEM und die dauert ein halbes Jahr und ich bin jetzt ziemlich genau 5,5 Wochen hier. Okay, DTS steht für Disciple Traineeship, wenn ich das richtig verstanden habe. Discipleship Training School. Also, ja, ich im Schloss, habt ihr jetzt gehört schon, also altes Gebäude, wie man es von Unteröwisheim aus kennt, wo das Ganze stattfindet. Wie ich das jetzt so richtig gesehen habe, sind 20 Leute hier. Sag doch einfach mal, was ist der Schwerpunkt von der halbjährigen Ausbildung, die du jetzt machst? Schwerpunkt. Es geht im Grunde genommen darum, ja, näher an das Vaterherz Gottes zu kommen, also Gott besser kennenzulernen und dann auch, ja, mit dem Willen hier rauszugehen, Gott bekannt zu machen. Okay, also ja, ich habe mich ja auf den Weg gemacht, hier nach Augsburg runterzufahren. Ist ja ein bisschen südlich von Augsburg, sogar noch die ganze Kiste. Habe mir das jetzt auch so ein bisschen angeguckt. Ja, sehr, sehr herausfordernde Sache zum Teil. Auch selber schon erlebt ja hier, was einem auch zum Teil nahe geht irgendwie. Es geht um mich selber auch irgendwie. Also die Prediger reden meistens nicht über irgendjemand oder irgendwas oder sowas Abstraktes, sondern meistens geht es um was relativ Konkretes. Komm einfach her, Jörg, kein Problem. Wo würdest du sagen, wo liegt so die Hauptherausforderung für dich selber? Für mich selber, denke ich, liegt die Herausforderung vor allem in dem, dass ja Gott mich beruft hier und ja mich herausfordert in verschiedensten Dingen in meinem Glauben, in dem, wie er ist und mein Bild von ihm zu verändern. Okay, ja, klar, kann ich mir gut vorstellen. Ist ja so Art WG, in der ihr hier alle lebt letztendlich. Und allein schon das erfordert ja, dass man sich irgendwie drauf einlässt. Und klar, der Tagesablauf und so schraubt auch an einem. Wie schwer fällt dir das trotzdem, ja, dich da irgendwie in diese Richtung zu öffnen und das auf dich einzulassen oder so? Also, war das jetzt ein Prozess oder bist du hergekommen und weil alles anders da ist, geht es ganz plötzlich oder gibt es jetzt hier so spezielle Technik, dass man hier sich aufmachen kann oder also kannst du irgendwas zu dem Weg zu sagen, wie man dazu kommt, dass man auch diese Herausforderung meistern kann? Also ich habe, bevor ich hierher gekommen bin, nichts gewusst, wie viele Leute das hier sind, mit wie vielen Leuten ich im Zimmer bin. Ich habe drauf gehofft, auf ein Zweier- oder Dreierzimmer. Jetzt sind wir zu siebt im Zimmer. War Herausforderung genug in der ersten Woche. Ansonsten ist einfach sehr gut, theoretische Inhalte zu haben und dann die immer gleich wieder auch praktisch umzusetzen. Das ist das, denke ich, was es hier ja, das Ganze auch sehr praktisch macht, dass das Ganze nicht irgendwie abgehoben ist, sondern dass man irgendwie das Zeug gleich praktisch umsetzt. Das ist sau gut und es macht es wesentlich einfacher. Aber letzte Woche war ich Mittwoch an einem Punkt, wo ich dann gesagt habe, ich will eigentlich nur ein Haus, einen Garten, einmal im Jahr einen Urlaub und nichts mehr von dem ganzen Zeug wissen. Einen Tag später hat mir dann Gott gezeigt, was eigentlich alles so geht und dass es nicht so überfordernd für mich ist, wie es ausgesehen hat. Und ja, es ist einfach so, Gott begleitet einem dadurch und Gott trägt einem und zeigt einem die Dinge, die wirklich wichtig sind und die Dinge, die vielleicht noch gar nicht dran sind. Und man darf auch in die ganze Sache und in das Leben mit ihm reinwachsen und muss nicht auf einmal alles können. Okay. Ja, du hast gesagt, das wird alles ganz praktisch. Für dich heißt es dann auch, dass es, oder für alle hier heißt es, dass es auf Outreach geht, wie man so schön sagt, oder Außeneinsatz. Ja, sag mal ganz kurz noch dazu was. Also für uns geht es jetzt nächste Woche los. Wir werden am Samstag nach Hamburg fahren. Dort in Gemeinden und Jugendgruppen und auch mit der Heilsarmee unterwegs sein. Und dort Zeugnis geben, Jugendgruppenstunden einfach auch halten, im Gottesdienst verschiedenste Sachen unterstützen, im Lobpreis und im Kinderprogramm. Und einfach auch, um die Möglichkeit zu haben, dort mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und vielleicht auch auf der Straße mit Leuten, die das wahrzunehmen, zu sprechen und mit Leuten über den Glauben zu sprechen. Ja, das wird so, denke ich, nächste Woche das Interessanteste sein. Ich bin mal gespannt, was da geht. Keine Ahnung. Also das ist so der Anfang und in knapp 2 Monaten werden wir dann nach Russland fahren. Ja, was da dann alles abgeht, mal sehen.